Der Wunderheiler von Brian Friel. Aber Ada, aber Eron, Sangranok, Sangirik, aber Golech, aber Ginolvin, Sant Feilok, Sant Archimeth, aber Hossan, aber Poth, all diese sterbenden Dörfer von Wales. Jedes Mal vor einem Auftritt war ich so angespannt und nervös, wissen Sie, was ich da machte. Während wir über diese schmalen, gewundenen Straßen hinfuhren, betete ich mir die Namen her. Nur wegen des Magnetismus, der Beruhigung, des Singsangs. Kinloch Bövi, Inver Bövi, Inver Drui, Inver Goden, Badachru, Kinloch Yu, Balantru, Inver Keithing, Corda, Kirkconnell, Plady, Kirkina, Wales, Schottland. Im Lauf der Jahre wurde das eins. Die Kirchen, die Bethäuser, die Schulen. Eine wie die andere, lauter Bruchbuden. In einer Ecke eine verstaubte Getreidegarbe von einem Erntedankfest vor vielen Jahren vielleicht. Oder ein Rest von einer Weihnachtsdekoration am Fenster. Überreste aufgegebener Rituale. Denn die Menschen, zu denen wir kamen, feierten keine Feste mehr. Kaum je Städte oder größere Orte. Die Seele waren viel zu teuer für uns. Selten England, denn Teddy und Gracie waren Engländer und sie glaubten, Gott stehe ihnen bei, dass das keltische Temperament empfänglicher für uns sei. Und niemals Irland, wegen mir. Ich bitte um Entschuldigung. Francis Hardy, fantastischer Heiler, nur heute Abend. Der Mann auf dem schmuddeligen Banner. Ganz am Anfang, oh, das ist Jahre und Jahre her, hatten wir Francis Hardy, siebter Sohn eines siebenten Sohnes, oben drüber. Aber auf dem Plakat war das zu teuer und so überredete mich Teddy zu dem schlichten Fantastisch. Es war eins seiner Lieblingsworte und möglicherweise hat er es in meinem Fall korrekt verwendet. Was den siebten Sohn betrifft, der war eine Lüge. In Wirklichkeit war ich das einzige Kind eines ältlichen Paares, Jack und Mary Hardy, geboren im Dorf Kilmeedy in der Grafschaft Limerick, wo mein Vater Sergeant bei der Gendarmerie war. Aber das gehört nicht hierher. Der Heiler? Heilen? Ein Handwerk ohne Lehrzeit, ein Amt ohne Verantwortung, eine Berufung ohne Amt. Wie ich dazu gekommen bin? Als junger Mann habe ich zufällig damit kokettiert und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das ist eine Redensart. Nein, sagen wir, ich habe es getan, weil ich es tun konnte. Das ist einigermaßen akkurat. Und gelegentlich hat es funktioniert, oh doch, gelegentlich hat es funktioniert, doch. Und wenn es funktionierte, wenn ich vor einem Mann stand und meine Hände auf ihn legte und sah, wie er vor meinen Augen heil und ganz wurde, das waren Nächte des Triumphs, der Erhebung, der Erfüllung. Nein, nicht, weil ich Gutes tat, Schmerzen linderte, Freude verbreitete. Guter Gott, nein, das hatte nichts damit zu tun, sondern weil die Fragen, die mein Leben aushöhlten, dann bedeutungslos wurden. Und weil ich wusste, für ein paar Stunden war ich selbst heil geworden, ganz und heil in mir selbst und sozusagen, wenn Sie der Ausdruck nicht stört, ein Aristokrat. Aber die Fragen... Sie begannen harmlos genug mit der großspurigen Wichtigtuerei eines jungen Mannes. Bin ich begnadet mit einer einzigartigen, ehrfurchtgebietenden Gabe? Oh Gott, ja, ich fürchte, das war's. Und ich fürchte, das andere Extrem war, bin ich ein Betrüger? Was natürlich Unsinn war, glaube ich. Aber zwischen diesen absurden Übertreibungen gab es tausende Möglichkeiten. War alles Zufall? Oder Geschicklichkeit? Oder Illusion? Oder Täuschung? Welche Macht genau besaß ich? Konnte ich sie abberufen? Wann und wie? War ich ihr Diener? Bestand sie in meiner Fähigkeit, jemandem Glauben an mich einzuflößen, oder beschwor ich in ihm einen heilenden Glauben an sich selbst? Wirkte meine Heilkraft ohne Glauben? Und Glauben woran? An mich? An die Möglichkeit? Glauben an den Glauben? Und nimmt die Kraft ab, du fängst wohl an, Theater zu spielen, mein Freund, du bist wohl nur noch eine leere Hülse, mein Freund. Und so immer weiter und weiter. Schwachsinnig, nicht? Wenn man bedenkt, dass 9 von 10 Mal nichts, absolut nichts geschah. Aber sie waren hartnäckig bis zum Schluss, diese quälenden, drohenden, bohrenden, verrückten Fragen, die mein Leben vergifteten. Wenn ich mich ihnen nicht stellte, überfielen sie mich aus dem Hinterhalt. Und wenn sie mich zu überwältigen drohten, brachte ich sie mit Whisky zum Schweigen. Der wirkte eine Weile, sorgte dafür, dass ich Abend für Abend meinen Job machen konnte. Und wenn nichts geschah, oder wenn doch etwas geschah, half er mir, damit fertig zu werden. Aber das kann ich Ihnen sagen. Eins wusste ich immer, wusste ich von Anfang an immer, wusste ich nüchtern oder betrunken, ich wusste, wann nichts passieren würde. Teddy. Ja, lassen Sie mich von Teddy erzählen, meinem Manager. Londoner, lebhaft, fröhlich, winzig kleine Füße, Kordjacke, Fliege, speckiger Velourhut. Ich wusste so gut wie nichts von seiner Herkunft, außer dass er ins Showbusiness hineingeboren war. Ich habe nie verstanden, warum er bei mir ausgeharrt hat, denn wir konnten kaum das Nötigste zusammenkratzen. Aber er war mir ergeben, und ich glaube, er hatte das unbestimmte Gefühl, mit etwas Spirituellem Umgang zu haben, und das hat ihn irgendwie befriedigt. Wäre er ihnen in einer Bar begegnet, er hätte sie mit seinen braunen Augen fixiert. Ich habe ein paar sensationelle Nummern gemanagt, Scherzchen zu meiner Zeit, das können Sie mir ruhig glauben, aber ich habe alles hingeschmissen für Mr. Hardy hier, denn er ist einfach das Fantastischste, was Sie je gesehen haben. Wenn ich ihn so hörte, konnte ich beinahe vergessen, was er wirklich hingeschmissen hat, um mit uns auf Tour zu gehen. Eine Miss Mulatto und ihre 3 Tauben und einen trägen kleinen Hund namens Rob Roy, der auf einer Art Dudelsack ein paar Töne produzierte. Dürftige Vorgänger, geradezu demütigend, hätte ich zu stolz geneigt. Und bis zum Schluss glaubte er unbeirrbar, dass uns eines Tages etwas Fantastisches passieren würde. Glaub mir, Herzchen, wenn wir vielleicht gerade noch genug Benzin hatten, um bis zum nächsten Dorf zu kommen, glaub mir, wir kommen ganz groß raus. Er war ein Romantiker. Wenn er von unserem fantastischen Durchbruch sprach, sah ich uns wie im Märchen in ein königliches Schlafgemach berufen. Die gelehrten Doktoren werden zur Seite gestoßen. Ich erwecke die schlafende Prinzessin zum Leben und wir werden gefeiert und bewirtet 7 Tage und 7 Nächte lang und mit Säcken voller Gold nach Hause geschickt. Aber er war ein Mann mit vielen Gesichtern. Vielleicht war er kein Romantiker. Vielleicht wusste er, dass ich das glauben würde. Vielleicht war er scharfsinniger, als ich ahnte. Aber Ade. Aber Rayon. San Grannock. San Gurik. Aber Golech. Aber Gonolwyn. Penlech. Pencade. San Fellock. Senachemeth. Diese hartnäckigste aller Erinnerungen. Diese hartnäckigste und quälendste. Aber ich werde stärker. Ich werde gefasster. Ich messe meine Fortschritte, es ist kindisch. Ich weiß, er hätte mich sicher ausgelacht. Aber ich kann meine Fortschritte beinahe an der Zahl der Stunden messen, die ich schlafe. Und an den Mengen, die ich trinke. Und an der Zahl der Zigaretten, die ich rauche. Und wie es so schön heißt, es könnte schlimmer sein. Oh ja. Und ich lebe gern in London. Und die Wohnung ist winzig, aber warm und gemütlich. Der Weg nach Paddington, wo ich jeden Vormittag 4 Stunden in der Bibliothek arbeite, ist angenehm. Auf dem Heimweg gehe ich meistens durch den Park, wenn das Wetter schön ist. Und am Abend höre ich Radio oder ich lese. Oh, ich lese viel. Romane, Liebesgeschichten, Biografien, Geschichte. Was mir gerade unterkommt, nehme ich mit nach Hause. Und am Donnerstagnachmittag gehe ich zu meinem Arzt und lasse das Rezept für meine Tabletten erneuern. Letzte Woche hat er zu mir gesagt, natürlich haben Sie eine traumatische Erfahrung hinter sich, Mrs. Hardy, eine absolut furchtbare Erfahrung. Aber es ist vorbei, aus und vorbei. Und Sie müssen jetzt wirklich streng sein mit sich selbst. Sie waren doch einmal Anwältin, nicht? Aber ich mache Fortschritte. Und ich glaube, was ich wirklich damit meine, ist, dass ich bestimmte begrenzte Erinnerungen jetzt zulassen kann. Dass ich mich ihnen ganz öffnen kann. Wie ein Patient, der wieder feste Nahrung zu sich nimmt. Ich kann an die Nacht denken, in der ihm ein alter Bauer 200 Pfund gegeben hat. Dafür, dass er sein lahmes Bein kuriert hatte. In der Nähe von Cardiff war das. Er hat ihm einfach seine Brieftasche gegeben. Und wir sind ins Royal Abercorn gezogen und haben 4 Tage und 4 Nächte gelebt wie die Fürsten. Und dann das Wochenende, an dem wir immer zu Ostern in Schottland gewandert sind. Ich kann daran denken, ja. Solche Erinnerungen kann ich zulassen und ihnen nachhängen. Denn sie waren ein Teil unseres gemeinsamen Lebens. Aber dann, sobald ich beginne, mich unter ihrem Einfluss zu öffnen, sobald ich wieder ganz zu werden scheine. Aber Golech. Aber Gonalwin. Sanfelch. Sauchemess. Aber Hossen. Aber Porth. Es ist Winter, es ist Nacht, es regnet. Die Straßen von Weh sind schmal, wir sind unterwegs zu einem Auftritt. Er nannte es immer Auftritt, schmeckte das Wort ab mit seiner spöttischen Stimme. Wo trete ich heute Abend auf? Erwartet ihr, dass ich an so einem Ort auftrete? Als wäre es ein Spiel, in dem er mitspielen könnte, aber nur, wenn er Lust dazu hätte. Vielleicht, weil das die einzige Art war, wie er darüber sprechen konnte. Jedenfalls, Teddy fährt wie gewöhnlich. Ich sitze auf dem Beifahrersitz. Francis Hardy, der fantastische Heiler, Rücken zu uns, die Whiskyflasche zwischen den Beinen, hockt auf der Ladefläche. Nein. Er hockt nicht. Er kauert. Angespannt, konzentriert und glücklich. Ah nein, glücklich nicht. Bestimmt nicht glücklich. Ich glaube, er wusste nicht, was glücklich sein ist. Aber immer vor einem Auftritt hat er vollständige Gewalt. Ja, das beschreibt es annähernd. So vollständige Gewalt, dass alles in Einklang kommt für ihn. Eine Gewalt, die alles möglich macht. Und wenn du ihn ansprichst, wendet er den Kopf und sieht durch dich hindurch. Mit diesen verdammt gütigen Augen. Sieht durch dich hindurch. Aus dieser Vollkommenheit heraus, aus seiner ureigenen Macht. Aus dieser Sicherheit, die nur ihm zugänglich ist. Gott, wie ich diese innere Sicherheit hasste. Und er betet die Namen all dieser sterbenden Dörfer von Wales vor sich her. Aber Ardell, Aber Rayon, St. Granach, St. Girick. Lässt sie aus seinem Mund fließen mit dieser ganz besonderen Stimme, die er nur dann hatte. Als würde er sie weinen oder sich segnen. Und dann existierte ich nicht für ihn. Oft und oft und oft habe ich nicht für ihn existiert. Aber vor einem Auftritt war ich völlig ausgeschlossen. Nein, nicht ausgeschlossen. Ausradiert. Absolut ausradiert. Er löschte mich aus. Mich, die ihn umsorgt, bei Laune hielt, ihn pflegte, ihn nährte. Mich, die sich für ihn wegwarf. Ja, das ist die hartnäckigste Erinnerung, ja. Und wenn ich mich so an ihn erinnere, hinten im Wagen, Gott, wie ich ihn dann wieder hasse. keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Na, was haltet ihr davon? Fred Astaire. Fantastisch, nicht? Einer von den ganz Großen. Freddy. Einfach fantastisch. Das konnte ich den ganzen Tag hören. Just the way you look tonight. Gracie hat das ausgesucht. Hat drauf bestanden. Als musikalischen Hintergrund. Und wisst ihr warum, Herzchen? Ihm hätte sie das nicht gestanden. Aber mir hat sie es mal erzählt. Weil das der Hit war in dem Jahr, in dem sie und Frank geheiratet haben. Könnt ihr euch das bitte vorstellen? Und natürlich vergisst sie das im Laufe der Zeit. Und natürlich hat er nie erfahren, wieso ausgerechnet das unser Thema ist. Wahrscheinlich denkt er, bei mir ist eine Schraube locker. Und so werfen die beiden mir schließlich vor, dass ich das ausgesucht habe. Aber inzwischen habe ich die Nummer so gern, wisst ihr? Und es ist sowieso die einzige Platte, die wir haben. Ja, also bleibe ich dabei, ne? Und der gute alte Teddy ist der einzige von uns dreien, der Bescheid weiß über ihre romantische Bedeutung. Ich sag euch was, Herzchen. Verbring dein Leben im Showbusiness und du wirst Philosoph. The way you look tonight. Das ist eine fantastische Nummer, nicht wahr? Ich sag euch was. Falls ihr vorhabt, ins Showbusiness einzusteigen, da kann ich euch eines sagen. Und das ist der beste Rat, den ihr je bekommen werdet. Und ich gebe ihn euch gratis. Und es war in all den Jahren, in denen ich in dem Metier gearbeitet habe, mein Leitsatz. Wenn du mit großen Künstlern zu tun hast, und ich weiß, wovon ich rede, das könnt ihr mir glauben, dann musst du auf rein geschäftlicher Basis mit ihnen verkehren. Persönlich, tief in deinem Herzen, kannst du sie lieben oder hassen. Aber das hat nichts damit zu tun. Der Klient hat seinen Job und du hast deinen Job. Auf dieser Basis ergänzt ihr euch. Aber in dem Moment, wo die Beziehung in Freundschaft oder Liebe ausufert, Herzchen, da ist der Ofen aus. Das ist die einzige Regel, an die ich mich mein Leben lang gehalten habe. Freundschaft ist Freundschaft und Job ist Job. Und wie der Dichter sagt, wenn Wasser und Feuer sich mengen. Okay? Okay. Frank. Frank? Nein. Er war kein großer Künstler. Natürlich war er kein großer Künstler. Nie mehr als mittelmäßig. Bestenfalls. Das könnt ihr mir glauben. Ich muss ja schließlich wissen. Na klar, hat er Talent. Talent. Er hatte mehr Talent, das kann ich euch sagen. Er hatte mehr Talent als... Na, und Verstand. Verstand. Das war alles, was dieser verdammte Hurensohn hatte. Verstand. Großer Gott, Verstand. Und was hat er ihm genützt? Ich frage euch. Was hat ihm sein ganzer verdammter Verstand genützt? Kastriert hat er ihn. Das hat sein Verstand für ihn getan. Schrottreif gemacht hat er ihn. Was hatte ich? Ein verdammt fantastisches Talent ohne einen Funken Ehrgeiz, weil sein Verstand ihn kastriert hat. Aber wenn sein Verstand ihn in Ruhe ließ, wenn er in Form war, besonders in dieser einen Nacht in Wales, ein Dorf namens St. Blathian, eine alte Methodistenkirche, die ich für einen Pappenstiel gekriegt habe. Eine Woche vor Weihnachten. Und wir sind völlig pleite und Frank ist da schon auf 2 Flaschen Whisky pro Tag. Und Gracie und er hatten einen furchtbaren Krach. Und sie ist verschwunden, irgendwohin. Und ich habe die Taschen voller unbezahlter Rechnung. Okay. 8 Uhr. Ich mache die Türen auf. Ich werde nicht gerade niedergetrampelt von der anstürmenden Menge. Um genau zu sein, Herzchen, da ist niemand. Und jetzt schneit es auch noch. Ich mache die Türen wieder zu. Frank schaut aus, als würde er jeden Moment abkratzen. Seine Hände, seine Schultern, die zittern so. Gib mir was zu trinken, sagt er. Ich tue, als würde ich nicht hinhören. Die Tür wird aufgerissen. Die Menge stürmt. Gracie. Wo ist das Genie? Brüllt sie. Ich will das große irische Genie sehen. Wo ist er? Und er hört sie und heult. Schmeiß dieses Weib raus. Schaff mir dieses Weib vom Hals. Oh, da ist er ja, sagt sie. Arzt, heile dich selbst, sagt sie mit dieser tönenden, verrückten, spöttischen Stimme. Raus, raus, schreit er. Das Genie, kreischt sie. Raus, raus, Genie. Und ihre Stimmen hallen die riesigen alten Eichenbalken der Kirche entlang. Und das Echo wirft sie zurück. Und so hallt es weiter und weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Herzchen. Schließlich, es muss fast 9 gewesen sein, wollen wir einpacken. Und da geht die Tür auf und 10 Leute kommen herein. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Ich meine, damals konnte ich ja nicht wissen, was das für eine Nacht werden würde, oder? Oh ja, und dann ein alter Mann, ein Bauer, lahm. Seine Tochter stützt ihn. Und sie setzen sich alle. Und ich mache meine Einleitung. Damen und Herren und so weiter. Und dann gehe ich zu Frank und sage, okay, Frank? Und ganz langsam richtet er sich auf. Und wie ich sein Gesicht sehe, bin ich sicher, dass er gleich kotzen muss. Und er antwortet mir gar nicht, sondern irgendwie treibt er an mir vorbei und zu den Leuten und mischt sich unter sie. Alles, was ich jetzt sagen kann, ist, es war, ich meine, ich erwarte gar nicht, dass ihr mir glaubt, was dann geschah. Also um ehrlich zu sein, und ich sage euch das ohne jede Feindseligkeit, es ist mir egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Aber was in jener Nacht in diesem alten Methodistenbethaus im Dorf St. Blathian in Glamorganshire in Wales geschah, ist, dass jeder einzelne Anwesende in dieser Kirche geheilt wurde. 10 Leute. Alle wiederhergestellt. Ich habe schon öfter gesehen, wie er fantastische Sachen macht. Aber nie etwas in dieser Größenordnung. Und als er fertig war, standen alle auf und gaben ihm die Hand. Ganz förmlich. Und der alte Bauer, der Lahme, den seine Tochter hereingeführt hatte, der hielt eine kleine Ansprache. Er sagte in diesem singenden Dialekt der Leute dort, ich kann das nicht nachmachen, er sagte, Mr. Hardy, solange Menschen in Glamorganshire leben, wird man sich hier an sie erinnern. Und egal, wie er es sagte, es war klar, dass es die Wahrheit war. Und egal, wie er Glamorganshire sagte, es klang wie die ganze Welt. Und dann nahm er seine Brieftasche heraus und legte sie auf den Tisch und sagte, ich hoffe, das beleidigt Sie nicht, mein Herr. Und dann gingen sie alle hinaus. Das war einer von den großen Abenden, ja. Ich meine, wir waren sprachlos. Gracie, ich, Frank selber. Wir standen nur da und sahen uns an. Ich meine, stellt euch das vor, 10 Leute und alles in ein paar Minuten. Und dann wurde er plötzlich verrückt vor Freude und er schloss mich in die Arme und küsste mich auf beide Wangen. Und dann rannte er zu Gracie und packte sie und hob sie hoch in die Luft und tanzte mit ihr herum, das Kirchenschiff hinauf und hinunter. Und die beiden sangen so laut sie konnten, lovely, never, never change. Und sie sangen und tanzten und hielten sich gleichzeitig die Seiten vor Lachen. Und er riss die Türen auf und sie liefen hinaus und tanzten und sangen im Schnee. Was für ein Paar! Oh mein Gott, was für ein Paar! Wie die Kinder, genau wie die Kinder. Und dann hörte ich, wie der Wagen angelassen wurde. Aber bis ich draußen war, waren sie weg. Einfach so. Und volle 4 Tage habe ich sie nicht mehr zu sehen gekriegt. Sie sind nach Cardiff gefahren in ein feines Hotel und haben gelebt wie die Fürsten, bis die Brieftasche leer war. Wie die Kinder, wisst ihr? Gedankenlos. Kein Gedanke an morgen. Kinloch Berry. Inverberry. Inverdrewy. Invergordon. Badachu. Kinlochu. Balantru. Inverkeithing. Coddo. Kirkconnell. Plady. Kirkkinne. Kinloch Bervy ist der Ort, wo das Baby begraben liegt. 2 Meilen südlich vom Dorf, in einem Feld links von der Straße, wenn man nach Norden fährt. Es ist komisch, aber ich habe nie einen Menschen getroffen, der in Kinloch Bervy war. Nicht einmal einen Schotten. Aber es ist ein sehr kleines Dorf und sehr entlegen. Ganz oben im Norden von Sutherland. Ungefähr am nördlichsten Zipfel von Schottland. Und die Leute dort haben erzählt, dass es bei gutem Wetter sehr schön ist. Und dass man übers Meer bis zur Insel Louis sehen kann, in den äußeren Hebriden. Wir kamen ganz zufällig hin und waren später nie wieder dort. Und in der Woche, in der wir dort waren, regnete es unaufhörlich. Kein richtiger Regen, eher ein schwerer, nasser Nebel, so dass man kaum die andere Straßenseite sehen konnte. Aber ich bin sicher, bei gutem Wetter ist es wunderschön. Jedenfalls, dort ist das Baby begraben. In Kinlochbury, in Sutherland, im Norden Schottlands. Frank hat ein hölzernes Kreuz gemacht und aufs Grab gesetzt. Und es weiß angestrichen und drauf geschrieben, neugeborenes Kind von Francis und Grace Hardy. Kein Name natürlich, es war ja tot geboren. Einfach neugeborenes Kind. Und ich habe das Kind hinten im Wagen gekriegt, ohne Hebamme oder Arzt. Und so wusste überhaupt niemand etwas davon, außer Frank und Teddy und mir. Und es war auch kein Pfarrer am Grab. Frank hat einfach ein, zwei Gebete gesprochen, die er selbst erfunden hat. Also gibt es überhaupt keine Aufzeichnung, keine Urkunde, nichts. Und er hat später nie mehr darüber gesprochen, nicht ein einziges Mal hat er es erwähnt. Und weil er es nicht erwähnte, habe ich es auch nicht erwähnt. Das war's also. Aus und vorbei, zu Ende, ja. Aber ich finde, es ist ein hübscher Name. Kinlochbury. So ein runder Klang, ein Name, den man nicht leicht vergisst. Gott, er war ein so verdrehter Mann, krank. Er hatte so eine Gabe zu verletzen. Einer seiner schäbigsten Tricks war es, mich zu demütigen, indem er ständig meinen Familiennamen veränderte. Einmal war es Duff Smith, dann Elliot oder O'Connell oder McPherson, was ihm gerade in den Sinn kam. Und ich kam abwechselnd aus Yorkshire oder Kerry oder London oder Scarborough oder Belfast. Und er hatte mich von einer Blutkrankheit geheilt. Und wir waren nicht verheiratet. Ich war seine Geliebte. Das immer. Das war die einzige Konstante. Sie kennen Grace McLuhan noch nicht. Sie ist meine Geliebte. Und er wusste haargenau, dass es mich verletzt. Und es hat mich jedes Mal verletzt. Ich hätte mich daran gewöhnen müssen. Es hätte mich nicht verletzen dürfen, aber es hat mich jedes Mal verletzt. Und Teddy? Teddy war nicht einfach ein Schausteller, der wegen seiner kleinen Diebereien ständig mit der Polizei zu tun hatte, sondern sein aufopferungsvoller Gehilfe. Der hingebungsvolle Jünger des heiligen Mannes. Es war nicht so, dass er einfach ein Lügner war. Das war es nicht. Verstanden habe ich es nie, klar. Ich wusste, dass er mich verletzen wollte. Aber es war komplexer, es war eine Art Zwang. Alles um sich herum umzumodeln, umzuformen, neu zu schaffen. Sogar sein Vater. Und wenn er jemanden liebte, dann liebte er seinen Vater. Sogar er wurde ständig neu geschaffen. Sogar noch nach seinem Tod. Tatsächlich war er Lagerarbeiter in einer Fabrik in Limerick. Ich habe ihn einmal getroffen, ein netter alter Mann. Aber damit gab sich Frank nicht zufrieden. Er machte einen Steinmetz aus ihm. Ein Gärtner, ein Busfahrer, ein Gendarm, ein Musiker. Es war, als ob... Ich tappete wirklich im Dunkeln. Aber mir schien, dass er die Leute nach einer ganz persönlichen Wertskala ummodelte. Seiner Skala von Vortrefflichkeit. Und wenn sich die Werte veränderten, dann mussten sich die Personen ändern. Aber ich bin sicher, es war immer Vortrefflichkeit, Perfektion, die Grund und Mittelpunkt seiner Ruhelosigkeit waren. Und da war Grace, meine Geliebte, kam aus Yorkshire. Kontrolliert, korrekt, methodisch, ordentlich. Die mich nährte, die für mich wusch und bügelte, mich pflegte, mich ertrug. Mich sicherlich davor bewahrte, mich zu Tod zu trinken, die gerne versucht hätte, mich zu ändern, zu bessern, weil das ihrer Natur entsprochen hätte, es aber nicht versucht hat, weil ihr Instinkt klüger war als ihr eingeborener Drang. Grace Dodd-Smith aus Carborough. Oder war es Knaresborough? Ich weiß nicht mehr, es klingt alles gleich, egal. Sie hat nie versucht, mich zu heiraten. Und trotz ihrer Ordnungsliebe glaube ich eigentlich nicht, dass sie mich heiraten wollte. Ihr genügte ihre Loyalität. Dabei war es nie eine stürmische Beziehung, nicht einmal zu Beginn. Aber sie dauerte, eine haltbare Beziehung. Und doch, als wir zusammen älter wurden, dachte ich, sie würde nicht halten. Denn genau ihre größte Tugend, diese störrische, fraglose, unermüdliche Loyalität, legte sich wie eine dicke Staubschicht auf uns. Und nichts, was ich tat, weder meine Bitterkeit, noch meine berechnete Missachtung, noch meine offensichtliche Treulosigkeit, konnte sie erschüttern. Wir kamen meist am frühen Abend mit unserem Lastwagen an, hängten das Plakat auf, rückten die Stühle und Bänke zurecht, stellten einen Tisch neben die Tür für die freiwilligen Spenden. Manchmal kehrten wir den Saal aus, Gracie machte Tee auf dem Spirituskocher, Teddy probierte die Lautsprecher aus, ich stärkte mich mit ein paar Gläsern Whisky. Dann warteten wir und warteten. Und sobald es dunkel wurde, begannen sich die Ersten hereinzudrücken. Penlech, Pencadder, Dunwegan, Dunblane, Ben Lowers, Ben Rimmis, Kirkliston, Benane. Teddy und seine Lautsprecher. Dutzende Male habe ich mich mit ihm deswegen in die Haare gekriegt. Dann habe ich aufgegeben. Wir stritten um das, was er atmosphärischen Hintergrund nannte. Wenn die Leute sich versammelt hatten, forderte Teddy sie auf. Er hielt dabei das Mikrofon ganz an die Lippen und redete in einem besonderen, ehrfurchtsvollen Tonfall. Er forderte sie auf, sitzen zu bleiben, wenn ich zwischen ihnen herumgehe. Jeder kommt an die Reihe, Herzchen, entspannt euch, bleibt locker. Und wenn Mr. Hardy zu euch kommt, braucht ihr ihm nicht zu sagen, was euch fehlt. Mr. Hardy weiß es. Vertraut ihm einfach, gebt euch in seine Hände. Gott segne euch. Und nun, Herzchen, Mr. Hardy, der fantastische Heiler. An diesem Punkt erscheine ich und im selben Moment legt Teddy seine Platte auf. Und während ich von Platz zu Platz gehe, zwischen den Verkrüppelten und den Blinden und den Entstellten und den Tauben und den Unfruchtbaren, kräht eine Stimme im 30er-Jahres-Stil Jerome Kerns: Lovely, never, never change, keep that breathless charm. Won't you please arrange it, cause I love you, just the way you look tonight. Ja, ja, es war immer eine Gratwanderung zwischen dem Absurden und dem Erhabenen. Und die Leute, die kamen, was soll man über die sagen? Es waren verzweifelte Menschen. Dass sie zu mir kamen, einem Quacksalber, ließ das Maß ihrer Verzweiflung erkennen. Sie sprachen selten, hoben oft nicht einmal die Augen. Sie saßen da sehr still und nahmen an, dass ich ihre Leiden kenne. Und sie hassten mich. Oh doch, doch, doch, doch, sie hassten mich. Denn dass sie zu mir kamen, gab ihre Verzweiflung preis, machte sie öffentlich kund. Und obwohl sie sich sagten, dass sie wegen der ungewissen Chance auf Heilung gekommen waren, wussten sie tief im Herzen, dass sie nicht gekommen waren, um geheilt zu werden, sondern um die Gewissheit ihrer Unheilbarkeit zu erlangen. Und sie wussten, dass ich es wusste. Und so forderten sie trotzig, ich möge ihnen Hoffnungslosigkeit verleihen. Aber nicht einmal das konnte ich für sie tun. Und sie wussten, dass ich es nicht konnte. Seltsame Situation, nicht? Nein, nein, nicht seltsam, unheimlich. Denn manchmal, manchmal nur geschah das Wunder und dann Panik, Panik, Panik. Wie es sie zerriss, wie ihre vorsichtigen Berechnungen explodierten, wie sie plötzlich überflutete, die schreckliche, hoffnungslose Hoffnung. Kinloch Bövi, Inver Bövi, Inver Drui, Inver Goden. Badachru, Kinloch Yu, Balantru, Inverkeithing, Corda, Kirkconnell, Plady, Kirkinna. Wir waren im Norden Schottlands, als ich die Nachricht erhielt, dass meine Mutter einen Herzanfall hatte. In einem Dorf namens Kinloch Bervie, so ungefähr am nördlichsten Zipfel von Schottland, ein malerischer kleiner Ort, sehr still, sehr schön, gegenüber der Insel Lewis in den äußeren Hebriden. Und wir gönnten uns gerade ein paar Tage Rast. Jedenfalls, als die Nachricht eintraf, fuhr mich Teddy nach Glasgow hinunter, Gracie wollte mitkommen und konnte nicht verstehen, dass ich sie nicht dabei haben wollte. Aber sie benutzte ihr Nichtverstehen als frische Nahrung für ihre Loyalität und ließ mich mit geduldigem Lächeln ziehen. Nach 20 Jahren war ich zum ersten Mal zu Hause. Mein Vater war pensioniert und wohnte in einem Häuserblock am Stadtrand von Dublin. Als ich zur Tür hereinkam, erkannte er mich nicht. Ich musste ihm sagen, wer ich bin. Dann gab er mir die Hand wie einem flüchtigen Bekannten und führte mich ins Schlafzimmer. Sie war genauso, wie ich sie in Erinnerung hatte. Die Krankheit hatte sie nicht verwüstet. Sie schlief ruhig, ihre Haut zart und mädchenhaft, ihr Kinn wie in Erwartung erhoben. Jesus, dachte ich, oh Jesus, was werde ich jetzt machen? Sie sieht gut aus, sagte er. Ja, sagte ich, großartig. Er räusperte sich. Sie ist ganz still von uns gegangen. Du bist um circa 1 Stunde und 10 Minuten zu spät gekommen, als stünde er im Zeugenstand. Und dann weinte er, und ich fühlte mich so grenzenlos erleichtert, dass ich leicht mit ihm weinen konnte. 12 Jahre später war ich wieder daheim in Irland mit Teddy und Gracie. Wir hatten schon etliche magere Jahre hinter uns. Oder um mit Teddy zu sprechen, wenn wir essen wollen, müssen wir Neuland erschließen, Herzchen. Hier hast du ja alle kuriert. Na komm, auf zu den saftigen Weiden von Irland. Und ich gab nach, weil Schottland und Wales hatte ich genauso satt wie die beiden. Und der Whisky wirkte auch nicht mehr so gut wie früher gegen die Fragen. Und mein Vater war inzwischen gestorben und ich nehme an, ich hatte immer gewusst, dass wir schließlich dort landen würden. Also nahmen wir am letzten Tag im August die Fähre von Stranra nach Lahn und fuhren noch in der Nacht bis nach Donegal. Und dann nahmen wir uns ein Zimmer in einem Gasthaus, einer Bar eigentlich, außerhalb von einem Dorf namens Ballybeck, nicht weit von Donegal Town. Kein Gefühl von Heimkehr. Ich versuchte es vorzutäuschen, aber nichts regte sich. Vielleicht noch 1 oder 2 Erinnerungen, aber sie lösten nichts aus. Wir waren in Wales, als er die Nachricht vom Tod seines Vaters erhielt. Er fuhr allein nach Haus. Und als er zurückkam, sprach er von seinem Tod, als wäre seine Mutter gestorben. Sie ist friedlich entschlafen, sagte er. Ich weiß gar nicht, wie Vater ohne sie zurechtkommen wird. Dabei war seine Mutter schon Jahre, bevor ich ihn kennenlernte, gestorben. Oh, er war ein vertrackter Mann. Einmal habe ich ihn verlassen, ja, ich ihn. Ich stand auf und ging. Gott, wenn ich daran denke. Wir waren damals seit 7 Jahren verheiratet. Und innerhalb von 12 Monaten hatte ich erst eine Rippenfellentzündung und dann 2 Fehlgeburten rasch hintereinander gehabt. Und ich fürchte, ich tat mir ganz schön leid. Und wir hatten uns für diesen Winter in einer halb verfallenen Karte in Norfolk einquartiert. Genau genommen war es ein umgebauter Kuhstall, Meilen vom nächsten Ort. Ich weiß noch, wie ich vor dem winzigen Kamin kniete und heulte, weil das Holz so nass war, dass das Feuer nicht brennen wollte, und wie ich versuchte, auf einer feuchten Matratze am Boden einzuschlafen. Jedenfalls, wir hatten wegen irgendeiner Belanglosigkeit gestritten und ich muss schrecklich niedergeschlagen gewesen sein oder mich in eine unsinnige Panik hineingesteigert haben, denn ich riss plötzlich ein Blatt aus einem alten Kalender und schrieb auf die Rückseite: Lieber Frank, ich verlasse dich, weil ich die Verkommenheit unseres Lebens nicht länger ertragen kann. Folge mir nicht. Ich liebe dich aus tiefster Seele, Grace. Furchtbar. Verrückt. Ich liebe dich aus tiefster Seele, dass ein Mann wie ihm. Und folge mir nicht. Gott, war ich damals unschuldig. Jedenfalls, ich fuhr nach Hause, zum ersten und letzten Mal. Vater war im Frühstückszimmer. Er saß in einem Korbstuhl. Im Kamin brannte ein großes Feuer. Er hatte eine Decke über den Knien, sein Kopf war leicht vorgebeugt und er starrte vor sich hin, genau wie im Gerichtssaal, wenn er auf einen Angeklagten einhackte. Der Schlaganfall hatte sein Gesicht verschont und er sah so würdevoll aus mit seinen aristokratischen Zügen und seinem weißen, tadellos frisierten Haar und seinem makellosen grauen Anzug. Und ich klopfte auf den Tisch, um ihn nicht zu erschrecken, und sagte: Ich bin es, Vater, Grace. Grace, Gracie. Sprechen Sie lauter, Sie nuscheln. Timmykins, sagte ich. So hatte er mich als Kind genannt. Wer? Timmykins, sagte ich noch einmal. Thank you. Ich weiß schon, sagte er. Ich bin heimgekommen, um dich zu sehen, sagte ich. Du bist mit dem Quacksilber durchgebrannt. Es war keine Anklage. Alles, was er wollte, war eine Bestätigung. Frank und ich haben geheiratet, sagte ich. Ja, du bist mit dem Quacksalber durchgebrannt, gleich nach deinem Examen. Und du hast deine Mutter umgebracht, das weißt du wohl. Aber ich habe ihr gesagt, du würdest zurückkommen. 6 Monate, habe ich gesagt. In 6 Monaten kommt sie angekrochen. Ich hockte vor ihm und hielt seine kalten Hände und sein Gesicht war meinem so nah, dass ich seinen Atem riechen konnte. Vater, sagte ich. Vater, hör zu. Aber jetzt sprudelten die Worte aus ihm heraus, nicht zornige Worte, sondern die müden Formeln des Richters, der mich zu 9 Monaten verurteilt, aber die Strafe zur Bewährung aussetzt, weil ich aus guter Familie komme, die dem Staate lange treue Dienste geleistet hat. Und er daher hoffen dürfe, dass ich bald bereuen und die Schande wieder gut machen würde, die ich über meine Familie und meinen Berufsstand gebracht hatte, und droht, dass sollte ich je wieder vor ihm erscheinen müssen, er keine andere Wahl hätte, als die Höchststrafe auszusprechen und mich ins Gefängnis zu schicken, etc., etc., etc. Wie ich ihn so ansah und ihm zuhörte und die kleinen Pfeile seines Speichels auf meinem Gesicht spürte, hatte ich den Drang, und Gott sei Dank habe ich ihm widerstanden, einen ruhigen, momentanen Drang, etwas Hässliches, etwas Schandbares zu tun. Ich wollte ihn verfluchen. Nein, nicht verfluchen. Beleidigen und besudeln mit Obszönitäten. Sie ihm langsam und deutlich und brutal ins aristokratische Gesicht sagen. Aber Gott sei Dank, ich habe es nicht getan. Stattdessen, er sprach immer noch das Urteil über mich, ging ich einfach weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Er starb noch im selben Jahr. Und am nächsten Abend bin ich wieder in unserem Stall in Norfolk, auf der feuchten Matratze. Und ich küsse Franks Gesicht und seine Schultern und seine Brust und sage ihm, wie leid es mir tut. Und er ist betrunken und lächelt sein schlaues Lächeln und sagt nicht viel. Und dann war ich wieder schwanger und diesmal habe ich das Kind ausgetragen. Und das war das ausgemergelte Baby mit seinem schwarzen Gesicht, das in einem Feld in Kinlochbury in Sutherland im Norden Schottlands begraben ist. Badrallach, Kilmore, San Wesley, San Veches, Kincardine, Kinross, Loch Curran, Loch Gully. Aber ein komisches Paar waren sie schon. Oh mein Gott, was für ein komisches Paar. Ich meine, das halbe Leben zusammenbleiben und sich dabei so zu bekriegen. Und wenn ich bekriegen sage, meine ich wirklich das Messer tief ins Fleisch und dann mit aller Kraft gedreht. Ich habe es nie verstanden. Sollen sich die Seelenklempner den Kopf darüber zerbrechen? Ich habe nie verstanden, warum 2 Menschen sich so zerfleischen. Schön, man könnte sagen, weil das Einzige, was letztlich für ihn zählte, war seine Arbeit. Und das wäre wahr. Oder man könnte sagen, weil das Einzige, was letztlich für sie zählte, war er. Und das wäre auch wahr. Aber wenn man die beiden Erklärungen so zusammenlegt, ich weiß nicht, irgendwie stimmen dann beide nur halb. Halbwahrheiten, wisst ihr? So ist es doch, oder? Und wenn die Nacht in St. Blathian einer der Höhepunkte war, dann war die Woche, die wir in diesem Dorf in Sutherland festsaßen, wohl eine der schlimmsten Zeiten, die wir je hatten. Für Gracie jedenfalls. Für Gracie bestimmt. Und für mich auch, glaube ich. Oh, das liegt schon einige Jahre zurück. Damals begann er gerade, die Kontrolle zu verlieren über die Sauferei. Jedenfalls, da waren wir ganz oben in Schottland, in Sutherland. Wie hieß denn bloß das Dorf? Inverbewy? Inverbewy? Kinlochbewy? Ja, ja, das war's. Kinlochbewy. Sehr klein, sehr abgelegen. Ungefähr am nördlichsten Zipfel von Schottland, gegenüber der Insel Lewis in den äußeren Hebriden. Den ersten Blick auf das Dorf werde ich nie vergessen. Wir fahren diesen langen, steilen Berg hinauf, durch einen nassen, schweren Nebel. Und als wir endlich oben sind, halten wir an. Und unter uns im Tal, weit unten, da liegt Kinloch Böwi, gebadet in Sonnenschein. Es ist das erste Mal seit ungefähr einem Monat, dass wir die Sonne zu sehen kriegen. Und jetzt liegt da dieses fantastische kleine Dorf direkt am Meer. Ganz blau und weiß und golden. Und alles leuchtet und alles glitzert. Und es ist einfach himmlisch. Und Gracie dreht sich zu mir um und sagt, Teddy, sagt sie, hier wird mein Kind geboren. Obwohl es erst in 3 Wochen fällig war. Aber sie hatte recht. Dort wurde das Kind geboren. Okay. Wir fahren hinunter ins Tal und ungefähr 2 Meilen vor dem Ort geht die Vorderachse zu Bruch. Na wunderbar. Frank? Der liegt hinten auf der Ladefläche, völlig hinüber. Also legt sich Gracie auf ein Steinmäuerchen in die Sonne und ich fahre per Anhalter nach Kinloch Böwi, um Hilfe zu holen. Das war an einem Dienstag in der Früh. Am Freitag sind wir immer noch da und warten, dass ein Fischer namens Campbell, der mit seinem Trawler draußen ist, zurückkommt, weil er der Einzige im Dorf ist, der einen Traktor hat. Und wir können nur hoffen, dass seine Mutter, die zufälligerweise stocktaub ist, ihn dann überredet, uns abzuschleppen und die 35 Meilen bis in den nächsten größeren Ort zu ziehen, wo es einen Schmied gibt. Aber es könnte sein, dass dieser Schmied dann gerade nicht zu Hause ist, weil nämlich seine Schwester Annie, die heiratet einen Postler in Glasgow. Und es kann gut sein, dass der Schmied der Brautführer ist. Naja, also das war die Lage. Ihr könnt es euch vorstellen. Sind Sie sicher, dass der Schmied die Achse reparieren kann, Herzchen? Ach, Annie, das ist ein schönes, starkes Mädel mit braunen Augen. Also, wir hängen herum. Und da in der Kasse Ebbe ist, wie meistens übrigens, schlafen Gracie und Frank im Wagen und ich kampiere in der Nähe auf einem Feld. Macht mir nichts aus, das Wetter ist herrlich. Der Samstag geht vorüber, kein Campbell. Der Sonntag, kein Campbell. Und dann, am Sonntagabend, wird das Kind geboren. Just the way you look tonight. Himmel, man muss einfach zugeben, dass er ein Hurensohn war. Ich weiß, er hat viel getrunken. Ich weiß. Aber um Himmels Willen, einfach wegzugehen, vorsätzlich wegzugehen, wenn die eigene Frau dein Kind bekommt. Und noch dazu auf freiem Feld. Ich meine, da gehört schon was zu. Ich meine, vorsätzlich. Das ist doch wirklich eine Gemeinheit. Oder nicht? Ich sag euch, Herzchen, es war vorsätzlich. Es war gemein. Weil, sobald bei ihr die Wehen einsetzen, gehe ich ihn suchen. Und ich sehe ihn, wie er den Berg hinaufsteigt. Und ich rufe ihm nach. Und ich weiß, dass er mich hört. Aber er antwortet nicht. Gott, wenn ich daran denke, wie sie hinten im Wagen liegt, auf meinem alten Regenmantel, nach ihm schreit, nach ihm brüllt und das Blut überall. Ihre nackten Füße stoßen und treten gegen meine Schultern. Frank, heult sie. Frank, Frank. Und ich, mein Liebes, er kommt ja, mein Liebes. Er ist schon unterwegs. Er muss jede Minute hier sein. Und dann das kleine nasse Ding mit dem schwarzen Gesicht und dem schwarzen Körper. Ein winziges Ding. Absolut gar nichts. Es war ein Bub. Und hinterher war sie so fantastisch. Ich meine, sie war so verdammt fantastisch. Sie hielt es in den Armen, saß einfach da am Straßenrand, den Rücken an eine Steinmauer gelehnt, die Beine von sich gestreckt, saß einfach da in der Sonne und schaute hinunter auf das Ding in ihren Armen. Und dann nach ungefähr einer halben Stunde sagte sie, jetzt ist es Zeit, dass wir es begraben, Teddy. Und wir gingen auf ein Feld. Und ich musste erst die Kühe wegjagen. Die liefen uns immer hinterher. Und ich habe eine Grube ausgehoben und habe es hineingelegt und wieder zugeschaufelt. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht ein Gebet sprechen will. Und ich habe gesagt, klar, warum nicht, mein Liebes? Aber ich habe nicht viel Übung im Beten. Und so wusste ich nicht recht, was ich sagen sollte. Also sagte ich nur, das ist das neugeborene Kind von Francis Hardy und seiner Frau Grace Hardy. Beide irische Staatsbürger und hier liegt ihr neugeborenes Kind. Begraben in Kinlochbervie in Sutherland. Und Gott sei uns allen gnädig, sagte ich. Und die ganze Zeit war sie ruhig und gefasst. Und als die kleine Zeremonie zu Ende war, legte sie ihre zwei weißen Hände auf mein Gesicht und zog mich zu sich und küsste mich auf die Stirn. Nur einmal. Auf die Stirn. Und später am Abend machte ich ein Kreuz und strich es weiß an und setzte es auf das Grab. Vielleicht ist es noch da. Kann man nicht wissen. Ungefähr 2 Meilen südlich von Kinlochbervie. In einem Feld links von der Straße, wenn man nach Norden fährt. Vielleicht ist es noch da. Könnte schon sein. Warum nicht? Wer weiß. Oh, klar ist er zurückgekommen. Kurz bevor es dunkel wurde. Klar. Vollkommen nüchtern. Adrett. Fit, sonnengebräunt und sehr übermütig. Und er plauderte drauf los, ob wir unser Glück auf den äußeren Hebriden versuchen sollten oder vielleicht lieber zur Ostküste hinüberfahren oder ob wir noch weiter nach Norden fahren sollten, jetzt, wo das Wetter so gut ist. Wisst ihr, lauter so geschäftliche Dinge, um die er sich sonst einen Dreck kümmerte. Und er schien so, wisst ihr, so oben auf. Ich dachte, mein Gott, er weiß es nicht, er weiß es wirklich nicht. Aber dann... Plötzlich, mitten in diesem unerwarteten Ausbruch von Interesse, sehe ich, wie er so aus den Augenwinkeln in den Wagen späht. Nicht, dass da was zu sehen war. Das Blut hatte ich schon abgewaschen. Aber an der Art, wie er schaute und an der Art, wie er gleichzeitig immer weiter redete, wusste ich, dass er wusste. Und nicht nur, dass er wusste, sondern dass er alles wusste. Bis zur kleinsten Kleinigkeit. Und obwohl der Wortschwall keine Minute aufhörte, und obwohl er mir offen ins Gesicht schaute, wusste ich, dass... Oh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich hatte das Gefühl, dass er irgendwie... Weil er der Mann war, der er war. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich wusste, dass er weiterreden musste, weil er alles durchgemacht hatte, was sie durchgemacht hat und nun am Rande eines Zusammenbruchs war. Ja, und ich habe überlegt, vielleicht... Natürlich war es eine Gemeinheit von ihm, das kann ich nicht abstreiten, aber vielleicht... Weil er der Mann war, der er war, wisst ihr? Mit dieser seltsamen Gabe, die er hatte, habe ich mir überlegt, vielleicht... Nun, vielleicht musste er sich den Dingen auf seine Art stellen. Ich weiß nicht. Geht mich auch nichts an, oder? Okay. Als wir herunterkamen in die Bar, gerieten wir in die Überreste einer Hochzeitsgesellschaft. 4 junge Männer aus dem Ort, kleine Bauern. Ihr Freund war vor ein paar Stunden zu seiner Hochzeitsreise aufgebrochen. Die besten Anzüge, weiße Nelken, dunkle, kantige Gesichter, dicke Finger und schwarze Ränder unter den Nägeln. Zuerst taten sie so, als würden sie uns nicht beachten. Dann fragte Ned, der größte von ihnen, gerade heraus, wer wir wären und was wir wären. Teddy ergriff das Wort. Herzchen, der allersensationellste, fantastischste... Und sei es wegen der Extravaganz dieser Einleitung oder wegen eines Unbehagens, plötzlich brachen sie in ein Mordsgelächter aus und wir wurden umarmt. Wir setzten uns zusammen und tranken und plauderten. Gracie sang Eichli Moore, irgend sowas in der Art. Teddy unterhielt sie mit Anekdoten von unseren Tourneen, Unerhörtem und Sentimentalem und schloss, wobei seine braunen Augen feucht vor Tränen waren, Herzchen, die Einblicke, die mir das gegeben hat in die gequälte Menschheit. Und ich selbst behauptete, dass ich eine richtig gehende Heimkehr erlebte. Alle Ironie war vorübergehend außer Kraft gesetzt. Dann streckte mir plötzlich ein Mann namens Donald, der bis dahin kaum etwas gesagt hatte, seinen verkrümmten Finger entgegen und forderte, machen Sie den gerade, Mr. Hardy. Und es wurde still in der Bar. Ich nahm den Finger zwischen meine Handflächen und hielt ihn da und sah ihm ins Gesicht. Er spürte bereits ein Unbehagen. Er wollte die Herausforderung zurücknehmen. Er begann herauszustottern, wie der Unfall passiert war. Irgendwas mit einem Traktor, dem Getriebe, einer falschen Einstellung. Und während er sprach, massierte ich den Finger. Und als er aufhörte zu reden, öffnete ich die Hände und gab ihn frei. Der Finger war gerade. Badralloch. Kilmore. San Wisley. San Vecheth. King Cardin. King Ross. Loch Curran. Loch Gally. Wir feierten die ganze Nacht, tranken auf den Wirt, der behauptete, meinen Vater einmal getroffen zu haben, und später in der Nacht, sie wären die besten Freunde gewesen, tranken auf Teddy und Gracie, tranken auf meine Heimkehr, auf Donalds Finger, auf den Bräutigam und seine Tapferkeit, auf die Braut und ihre Fruchtbarkeit, auf eine reiche Ernte, auf Korn, auf Weizen und Gerste. Wir tranken auf alle September und alle Ernten und auf alles, was reif ist und des Schnitters hart. Eine dionysische Nacht, eine bacchanalische Nacht, eine verzückte, verrückte, irische Nacht, wenn das Ritual absichtlich und schonungslos zur Ausschweifung wird. Dann, irgendwann, vor dem Morgengrauen, erinnerten sie sich an McGarvey, ihren Liebsten, ihren besten Freund McGarvey, der seinerzeit mit ihnen getanzt hatte und mit ihnen getrunken hatte und mit ihnen Straßen gebaut und mit ihnen Torf gestochen. McGarvey, der an diesem Tag der Trauzeuge hätte sein müssen, mein Gott, wer sonst, und der nicht einmal zum Hochzeitsfest kommen konnte. Und während sie ihn heraufbeschworen, sah ich ihn vor meinem inneren Auge, sah ihn und kannte ihn, noch bevor Teddy in seiner englischen Unschuld fragte, warum er nicht hier sei, bevor Ned vom Sturz, vom Gerüst erzählte und von der Lähmung, sah ihn und den Ort unserer Begegnung. Ein großer Platz, ein ummauerter Hof, Bäume, oranger Himmel, warmer Wind, und wusste mit kalter Gewissheit, dass nichts geschehen würde. Gar nichts. Ich stand am Fenster und sah ihnen zu, wie sie aufbrachen, um McGarvey zu holen. Dann waren sie fort, der Wagen träge unter ihrem Gewicht. Teddy lag zusammengesackt und betäubt in einer Ecke. Gracie ging herum und leerte Aschenbecher aus, sammelte Gläser ein und stellte sie auf den Tresen, rückte Stühle zurecht. Nichts deutete auf Gefahr. Ich schlug ihr vor, schlafen zu gehen, und sie ging. Warum auch nicht? Es war alles aufgeräumt. Die erste Irland-Tournee. Die große Heimkehr, der Neubeginn. Es würde alles so fantastisch sein. Und da stehe ich und tue so, als würde ich mich auf das Spiel einlassen. Ja, die Wiederkehr des Francis Hardy. Heiler. Heilen. Ich habe es nie verstanden, nie. Ich habe es versucht. Am Anfang habe ich es eifrig versucht. Der Doktor würde sagen, ich verwendete meine ganze intellektuelle Schärfe darauf. Aber ich konnte es nicht einmal annähernd begreifen. Diese Gabe, dieses Handwerk, dieses Talent, diese Kunst, diese Magie, was immer es war, was er besaß, was ihn abgrenzte, was nämlich an ihn eigentlich ausmachte. Und weil es ein Wesentliches war und weil es sich mir entzog, war ich, fürchte ich, voll Argwohn. Ja, natürlich. Und er wusste das. Wirklich. Wenn Frank durch ein Wunder derselbe Frank hätte sein können, ohne es, ich hätte sie mit Freuden geraubt. Und er wusste das auch. Oh, wie gut er das wusste. Und in seiner verdrehten Art sah er darin meinen endgültigen Verrat. Also schulte ich mich. Versuchte mich, darin zu schulen, es ihm und ihn damit in Ruhe zu lassen und mich zufrieden zu geben und draußen zu bleiben. Und eine Zeit lang schien das für uns beide zu funktionieren. Wir respektierten den neutralen Boden zwischen uns. Aber mit der Zeit und vor allem in den letzten Jahren, als er immer verbissener und trotziger wurde, begann er meinen Rückzug als Ablehnung auszulegen, als Feindschaft sogar, oder er tat zumindest so. Bei ihm konnte man nie sicher sein. Und er bestand darauf, mich in die Fehde zwischen ihm und sein Talent hineinzuziehen. Und dann knurrten wir einander an und schnappten und bissen nacheinander. Und Worte wurden gesagt, die nie gesagt werden durften. Und hinterher auf unserem Leben hafteten wie ein langsam wirkendes Gift. Wenn sein Talent wirkte, war die Aggression nicht so bitter. Wenn er jemanden geheilt hatte, begnügte er sich damit herumzustolzieren und sich aufzuplustern und mich zu verhöhnen. Und, was hat der juristisch geschulte Geist dazu zu sagen? Nichts als ein Scharlatan, nicht? Nichts als Illusion, oder? Und ich machte mich nützlich, stellte die Stühle zusammen oder nahm das Plakat ab. Aber wenn er nichts zustande brachte, und in den letzten 2 Jahren passierte das immer häufiger, je verzweifelter er wurde, dann ging er mit gefletschten Zähnen auf mich los, als ob ich schuld wäre, und brüllte mich an. Wir waren wieder groß in Form, heute Abend Miss O'Dwyer. Ein großer Abend für die Rechtsgelehrsamkeit, du rachsüchtiges, gehässiges Biest, du. Und ich verteidigte mich und wir rissen einander in Stücke. Sobald wir die Saaltüren öffneten, setzte ich mich daneben an einen Tisch, wenn einer da war oder wenn nicht, mit einem Tablett auf den Knien, denn manchmal bezahlten sie beim Hereinkommen. Manche zahlten viel mehr, als sie sich leisten konnten. Wahrscheinlich in der Hoffnung, Frank würde das irgendwie günstig stimmen. Und dort blieb ich während des ganzen Auftritts sitzen und sammelte dann ein, was sie beim Hinausgehen daließen. Und wenn sich alle gesetzt hatten, alle, oft mussten wir froh sein, wenn ein halbes Dutzend kam, dann legte Teddy die Platte auf, eine abgespielte, zerkratzte Aufnahme einer Nummer namens »The Way You Look Tonight«. Ich habe Frank angefleht, was anderes zu besorgen, irgendetwas anderes. Aber er wollte nicht. Nein, das musste es sein. Ich mag es, sagte er immer, und es verwirrt sie. Dann kam Teddy und machte seine Ankündigung. Und dann erschien Frank. Ich wünschte, sie hätten ihn sehen können. Nicht, dass er ein besonders gut aussehender Mann war, war er eigentlich nicht. Aber wenn er vor diese Leute hintrat und zwischen ihnen herumging und sie berührte, auch wenn er oft halb betrunken war, dann hatte er eine ganz besondere Erhabenheit. Und ich saß da und sah ihm zu und oft ertappte ich mich, wie ich zu mir selbst sagte, Mädchen, hast du ein Glück? Ja, wirklich, ja. Ich wollte nicht zurück nach Irland. Teddy hatte auch keine Lust. Aber er bestand darauf. Er war seit Monaten in schlechter Verfassung gewesen. Und obwohl er es nicht aussprach, nie hätte er das ausgesprochen, wusste ich, dass er das Gefühl hatte, Irland würde ihn irgendwie neu aufladen, ihn vielleicht sogar wiederherstellen. Denn in diesem letzten Jahr schien er die Verbindung mit seiner Gabe verloren zu haben. Und natürlich trank er viel zu viel und ließ Auftritte ausfallen und brach mit fremden Streit vom Zaun. In der Kneipe stürzte sich auf jemanden und prahlte, er könne Wunder tun, denn die Leute lachten ihn aus. Oder lag hinten im Wagen. Die meiste Zeit lebten wir jetzt im Wagen. Lag im Wagen und sprach tagelang kein Wort und aß tagelang nichts. Aber das wirkliche Problem war das Heilen. Nicht, dass er sich nicht bemüht hätte. Ich glaube, mit Bemühen hatte es sowieso nicht viel zu tun. Aber er bemühte sich zu sehr, er bemühte sich verzweifelt. Und die meiste Zeit geschah nichts, gar nichts. Ich weiß noch, ein paar Wochen bevor wir zurückfuhren, traf er in einem Schnapsladen in Kilmarnock eine alte Frau und er sagte ihr, er könne ihre Arthritis heilen. Und er hat es versucht. Und er hat versagt. In den alten Tagen hätte ihn das keinen Moment beschäftigt, aber jetzt war er von dieser alten Frau besessen. Er fand heraus, wo sie wohnte und ging hin, wieder und wieder, bis ihn ihr Schwiegersohn hinauswarf und ihm mit der Polizei drohte. Also nahmen wir am letzten Tag im August die Fähre von Stranraer nach Larne und fuhren noch in der Nacht bis nach Donegal. Und dann nahmen wir uns Zimmer in einem Gasthaus, eine Bar eigentlich, außerhalb eines Dorfs namens Ballybeck, nicht weit von Donegal Town. Das Seltsame war, die Nacht begann so gut. Ich weiß noch, wie ich ihm zusah und dachte, ja, sein Gefühl hat ihn nicht betrogen. Hier wird er wiederhergestellt. Das ist die Wiederkehr des Francis Hardy. Er war so leicht und so locker und so charmant. Und keiner konnte charmanter sein als er, wenn er nur wollte. Ich merkte es sogar an der Art, wie er trank. Hier schüttete er nicht 3-4 Whisky in sich hinein, als wären sie nur ein Vorspiel. Und er plauderte mit dem Wirt und sie redeten über die Ernte und übers Fischen und über den Fremdenverkehr. Und er stellte mich sogar als seine Frau vor. Gott, ich nehme an, das hätte mich warnen sollen. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you. Just the way you look tonight. Francis Hardy, der fantastische Heiler, nur heute Abend. Gutes Plakat, nicht wahr? Ein Leben im Showbusiness. Und das ist das einzige Erinnerungsstück, das ich mir aufgehoben habe. Tatsache. Und stellt euch vor, Herzchen, dieses Plakat ist fast auf dem Mist gelandet. Ich meine, es ist auf dem Mist gelandet. Ich habe es in dem Haufen alter Sachen entdeckt, die Gracies Hausverwalter für die Müllabfuhr vors Haus gestellt hat. Ich komme gerade vom Leichenschauhaus in Paddington. Und der Polizist dort hat mir ihre Adresse gegeben. Und ich gehe die Straße entlang und suche die Nummer 27. Und da liegt es. Da. Auf dem Gehsteig, wo der Hausverwalter es hingeschmissen hat. Ich meine, wenn es geregnet hätte, wäre es hingewesen. Aber da lag es. Sauber und ordentlich. Und gerade wie ich es aufhebe, kommt dieser Bankertyp vorbei und sagt: Wie können Sie es wagen, privates Eigentum zu stehlen? Und ich pack ihn am Hals und halte ihm meine Faust vor die Fresse und ich sage zu ihm, wenn du dein stinkendes Scheißmaul noch einmal aufmachst, Freundchen, nur ein einziges beschissenes Mal, dann mache ich Scheißhundefutter aus dir. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, Herzchen. Aber ich wurde wirklich zum Berserker. Ich meine, eine halbe Stunde vorher hat mich der Polizist nach Paddington gebracht. Ich stehe noch unter Schock. Und außerdem ist es erst 12 Monate her seit der ganzen Geschichte in Donegal. Die Nacht in dem Gasthaus in Ballybeck. Und dann die Warterei auf den Prozess gegen diese verdammten irischen Apachen. Und kein Mensch im Gerichtssaal versteht auch nur ein Wort von dem, was ich sage. Und ich bin noch gar nicht richtig drüber weg über diese Sache. Und da kommt dieser Polizist eines Morgens, wie ich mich gerade rasiere, und ich mache die Tür auf und er fragt nach meinem Namen. Und ich sag ihn. Und dann sagt er, ich muss sofort nach Paddington mitkommen, um... Ich werde euch was sagen. Warum gehen wir nicht 12 Monate zurück? Und ich erzähle euch erst von dieser Nacht in Ballyberg. Warum nicht? Warum denn nicht? Es war der letzte Tag im August und wir nahmen die Fähre von Stranraer nach Larne und fuhren dann noch in der Nacht bis nach Donegal. Und dort mieteten wir uns Zimmer in einem Gasthaus, einer Bar eigentlich, außerhalb von einem Dorf namens Ballybeck, nicht weit von Donegal Town. Und da war eine Gruppe junger Männer an der Bar, 5 waren es. Leute aus dem Ort auf dem Heimweg von der Hochzeit ihres Freundes. Und einer von denen, der Jüngste, saß im Rollstuhl. Und sie saßen in einer Ecke unter sich und wollten offensichtlich in Ruhe gelassen werden. Und als ich sah, wie er zu ihnen hinüberging, wurde ich einen Moment unruhig. Aber was immer er zu ihnen gesagt haben mag, sie lächelten und schüttelten ihm die Hand und kamen aus ihrer Ecke und er rief mich dazu. Und wir saßen alle in einem großen Kreis und einer der Männer bestellte zu trinken und der Wirt setzte sich zu uns. Und da saßen wir und plauderten und lachten und erzählten Geschichten und sangen Lieder. Die jungen Leute waren glücklich, ich war glücklich und Frank, doch, er war auch glücklich, ich weiß es. Und dann plötzlich, wir redeten gerade über Glücksspiele, lehnte sich Frank völlig unvermittelt zu dem einen Hochzeitsgast, einem jungen Mann namens Donald, und sagte: Ich kann Ihren Finger heilen. Und er flocht es so leicht, so nebenbei, so natürlich ins Gespräch, als hätte er gesagt, die nächste Runde geht auf mich. Also hatten es die anderen natürlich gar nicht gehört und redeten weiter. Und er nahm den verkrümmten Finger zwischen seine Handflächen und massierte ihn sanft und ließ ihn dann los, und der Finger war gerade. Und er drehte sich sofort zu mir und lächelte mich an, eisig, triumphierend, theatralisch, und sagte, das ist die Ouvertüre. Und ich wusste sofort, ich wusste es instinktiv, dass er sich, noch bevor die Nacht vorüber war, an dem Krüppel im Rollstuhl messen würde. Und er hat es getan, ja, draußen im Hof. Ich sah es aus dem Fenster im oberen Stock. Aber das war Stunden später, kurz nach Tagesanbruch. Die ganze Nacht hatten die anderen weitergetrunken, waren wild geworden, und er wurde immer stiller und saß mit halbgeschlossenen Augen da. Aber den Invaliden ließ er keine Sekunde aus dem Blick. Bevor sie alle hinausgingen in den Hof, es war eine Morgendämmerung, packte ich ihn am Ellbogen und küsste willen, Frank, bitte, um meinetwillen. Und er sah mich an. Nein, nicht mich. Er sah nicht mich an, durch mich, hinter mich, mit seinen verdammt gütigen Augen. Und ich war gar nicht da für ihn. Diese Nacht in dieser Bar in Ballyberg. Wisst ihr, wie ich die verbracht habe? Ich habe die ganze Nacht damit zugebracht, sie anzuschauen. Mr. und Mrs. Frank Hardy, Seite an Seite. Zusammen in Irland, zu Hause in Irland. Locker, entspannt, plaudernd, lachend. Und es war, als würde ich sie zum ersten Mal seit vielen Jahren sehen. Nein, nein, nicht sehen, sondern mich an sie erinnern. Schon komisch, nicht wahr? Ich will nicht sagen, dass sie mir fremd waren. Fremd. Ich meine, Frank und Gracie, wie können die mir fremd sein? Da waren sie. Das Zentrum dieses großen Kreises in dieser großen Bar. Jeder wollte mit ihnen reden. Mit jedem redeten sie. Ab und zu wechselten sie ein privates Wort miteinander. Ab und zu berührten sie sich sogar, ganz leicht. Ganz selbstverständlich. Und sie saß in ihrem Sessel vorgebeugt. Und sie war so voller Leben. Und sie plauderte mit jedem und lachte die ganze Zeit. Und sie trug dieses rote Kleid. Und ihr Haar war mit einem schwarzen Band zurückgebunden. Und wie soll ich euch bloß beschreiben, wie fantastisch sie aussah. Und dann, um Mitternacht herum, hat einer gesagt, »Warum singen Sie nicht was für uns, Gracie?« Und sie ist ganz selbstverständlich aufgestanden, als würde sie das jeden Tag machen. Und hat ein irisches Lied gesungen, das hieß »Believe me, if all those endearing young charms, which I gaze on so fondly today«. Sie steht da, in dieser irischen Bar mit ihrem roten Kleid und das Haar ganz aus dem Gesicht. Und sie schaut ihn an, während sie singt. Und wir anderen schauen sie an. Und das Lied, das steigt irgendwie aus ihr heraus. Sehr einfach, sehr süß. So als würde sie es nicht vorsingen, sondern als würde es ganz von selbst aus ihr herausströmen. Und ich sitze da, ein bisschen abseits von dem Kreis, sitze ganz still, ganz ruhig. Und ich sage zu mir selber, oh Jesus, Teddy, mein Junge, was wirst du jetzt machen? Und dann schaue ich hinüber zu Frank. Ich meine, ich schaue ganz zufällig hinüber, wie man das eben macht. Und da sitzt er und sieht mich an. Und wie er mich ansieht, der Ausdruck in seinem Gesicht ist genau, wie wenn er in jemanden hineinsieht, den er heilen will. Ich weiß nicht, man kann das schwer jemanden erklären, der es nie gesehen hat. Es ist ein sehr ernster Blick und ein sehr mitleidsvoller Blick. Ein Blick, der zwei Dinge sagt. Er sagt, du brauchst nichts sagen. Ich weiß, woran du leidest. Und gleichzeitig sagt er, ich werde dich jetzt von deinem Leid heilen. Und mit diesem Blick sah er mich an. Er hielt mich, 30 Sekunden im Blick. Und dann wendete er sich ab und schaute zu ihr, richtete seinen Blick auf sie, irgendwie so, dass ich sie auch ansehen musste. Und plötzlich ist sie diese wunderbare Frau, die ich natürlich sehr liebe, verheiratet mit diesem Mann, den ich auch sehr liebe, vielleicht noch mehr liebe. Aber das ist alles. Und das ist genug. Und zum ersten Mal seit 20 Jahren spüre ich so eine Zufriedenheit. So eine Zufriedenheit. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich zur Feier des Tages betrunken. Ja. Langsam, vorsätzlich und glückselig vollgetankt. Und jemand muss mich dann hinaufgetragen haben ins Bett. Denn das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie Gracie auf meine Brust einhämmert und schreit und schluchzt. Steh auf, Teddy, steh auf. Etwas Schreckliches ist passiert. Etwas Furchtbares. Aber ich wollte euch ja von dem Plakat erzählen. Und wie es vor Gracies Wohnung auf der Straße lag. Ja, ja, das war's. Oder ich gehe lieber zurück zu dem Morgen am selben Tag, genau 12 Monate nach dieser Nacht in Ballyberg. Okay. Also, ich rasiere mich. Es klopft, der Polizist. Fragt nach meinem Namen. Ich sag ihn. Er fordert mich auf, mit ihm nach Paddington zu fahren, ins Totenschauhaus, eine Leiche identifizieren. Welche Leiche? Leiche einer Frau. Und ich sage, was für eine Frau? Und er sagt, eine Mrs. Grace Hardy. Und ich sage, hören Sie auf, die ist in Irland, dort haben wir uns getrennt. Und er sagt, da müssen Sie sich irren. Sie ist schon seit 4 Monaten in London, wohnt in der Limewood Avenue 27. In der Limewood Avenue? Ich meine, hier ist Limewood Grove. Limewood Avenue, das ist 4 Straßen weiter. Und ich sage, sie ist jetzt dort, ja? Und er sagt, nein, sie ist tot, sie ist im Leichenschauhaus. Und ich sage, Sie müssen sich irren, Herr Wachtmeister. Und er sagt, Irrtum ausgeschlossen, sie ist tot, Überdosis Schlaftabletten. Und ich solle bitte mitkommen und die formelle Identifizierung vornehmen. Und da lag sie. Wirklich. Gracie. So wunderschön sah sie aus. Oh mein Gott. Ich kann gar nicht sagen, wie schön sie aussah. Und der Polizist sagte, ist das Grace Hardy? Das ist sie, sagte ich. Haben Sie sie gut gekannt? Oh ja, sagte ich, über 20 Jahre lang, eine berufliche Beziehung. Denn das war es doch, oder? Eine berufliche Beziehung. Also sicher war es nicht mehr. Ich meine, oder? Aber Ada, Kinloch Böwi. Aber Ray Ron, Kinloch Böwi, Inver Gordon, Kinloch Böwi, in Sutherland im Norden Schottlands. Aber das habe ich Ihnen ja alles erzählt, nicht? Wie wir in Kinloch Böwi Urlaub machten, als ich die Nachricht vom Tod meiner Mutter bekam. Ja, natürlich, das habe ich Ihnen alles erzählt. Ein malerischer kleiner Ort, sehr ruhig, sehr schön, gegenüber der Insel Lewis, ungefähr am nördlichsten Zipfel von Schottland. Ja, das war eine seltsame Nacht. Eine von den seltenen Nächten, in denen ich hätte Berge versetzen können. 10 Leute, einen nach dem anderen. Und nur ein einziger ist zurückgekommen, um mir zu danken, ein alter Bauer. Er war lahm. Ich weiß noch, wie ich am nächsten Tag zu Grace sagte, wo sind die anderen 9? Im Spaß natürlich im Spaß. Aber sie zog es vor, mich misszuverstehen, und schon hatten wir den nächsten Krach. Ich bin ihrem Vater nie begegnet, dem Richter. Kurz nachdem Gracie und ich zusammen durchgebrannt sind, hat er mir einen Brief geschrieben. Aber begegnet bin ich ihm nie. Er schrieb, das Einzige, an das ich mich erinnere, er verwendete den Ausdruck, mein einziges Kind in ihre semi-kriminelle Karriere verwickeln. Und ich weiß noch, wie ich wütend wurde und ihr den Brief an den Kopf warf. Und ich weiß noch, wie sie diese Zeile laut las und auf dem Bett zusammenbrach vor Lachen und mit den Beinen in der Luft strampelte und den Satz immer und immer wieder wiederholte. Ich nehme an, um ihre absolute Loyalität zu mir zu demonstrieren. Und ich weiß noch, dass ich dachte, wie jung sie aussieht und wie grausam es ist, so über ihn zu lachen. denn da war meine Wut schon verraucht und ich beneidete den Mann irgendwie, der den Ausdruck semi-kriminelle Karriere mit solcher Selbstsicherheit verwenden konnte. Ich hätte gern ein Kind gehabt, aber sie war unfruchtbar. Und das Leben, das wir führten, wäre sowieso nicht geeignet gewesen. Aber es hätte vielleicht die Gabe gehabt. Und es hätte vielleicht besser damit umgehen können als ich. Ich hätte nichts von ihm gefordert. Liebe, Zuneigung, Respekt, nichts davon. Aber es hätte mir Freude gemacht, es einfach anzusehen. Ja, ein Kind wäre schon etwas gewesen. Was ist schon ein Stück Papier? Und die paar Momente des Staunens, der Dankbarkeit, der Bewunderung, nichts. Nichts, nichts. Und doch... Nicht eine Sekunde lang war ich von der Wärme und der Kameradschaft und der Hochachtung und der Freundlichkeit und der Freude und dem Überschwang dieser Heimkehr-Willkommensnacht in dieser Bar von Ballybeck entwaffnet. Nein, keine Sekunde. Selbstverständlich habe ich darauf reagiert, natürlich habe ich darauf reagiert. Und zugegeben, der Gedanke schoss mir durch den Kopf, dass ich hier endlich, ja was, Erfüllung, Geborgenheit, eine Blütezeit erleben würde. Ja, der Gedanke ist mir gekommen. Aber in dem Augenblick, als mich dieser Junge, Donald, mit seinem verdammten verkrümmten Finger bedrohte, löste sich die Illusion schnell in nichts auf und ich wusste instinktiv, warum man mich bewirtete wie den verlorenen Sohn. Aber Ada, Kinloch Bövi, aber Rayron, Kinloch Bövi, Inver Gordon, Kinloch Bövi. Wo waren wir? Ah ja, Teddy war ins Bett gebracht worden und Gracie hatte fertig aufgeräumt. Ich konnte sie oben herumgehen hören. Und die Hochzeitsgäste waren aufgebrochen, um McGarvey zu holen. Nur der Wirt und ich waren noch in der riesigen, geschmacklosen Bar. Ich ging eine Weile herum. Ich dachte an Teddy, der oben schlief, friedlich und endlich versöhnt. Und ich fragte mich, ob ich ihn aus Egoismus so lange gehalten hatte, ob ich nicht schon vor Jahren hätte versuchen sollen, ihn freizugeben. Aber ich dachte, nein. Seine Leidenschaft nährte ihn. Und vielleicht, ja, vielleicht hatte ich ihn jetzt ärmer gemacht. Und ich erinnerte mich an den ersten großen Krach, den Gracie und ich hatten. Ich weiß nicht, worum es ging, aber ich weiß, dass wir damals in Norfolk waren und in einem umgebauten Kuhstall wohnten und dass sie vor dem Kamin kniete und versuchte, das feuchte Holz zum Brennen zu bringen. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagte, aber ich erinnere mich an ihre Antwort. Sie sagte, wenn du mich verlässt, Frank, bringe ich mich um. Es war nicht so, dass sie von Sinnen war, im Gegenteil, sie war beinahe ruhig und lächelte. Aber wie sie mich ansah, direkt, aber dabei den Kopf etwas abgewendet, das machte mir zum ersten Mal bewusst, dass sie mehr von ihrer Mutter als von ihrem Vater hatte. Und ich erkannte, dass ich mit ihr zusammenbleiben musste bis zum Ende. Ich muss etwa 2 Stunden hin und her gegangen sein. Und die ganze Zeit stand der Wirt hinter dem Tresen und rührte sich nicht weg. Er hatte kein Wort gesprochen, seit die Hochzeitsgäste gegangen waren. Er sah mich nicht einmal an. Ich glaube, er hasste mich. Ich weiß es. Ich bestellte noch einen letzten, da redete er plötzlich und überstürzt. Zum Teufel, verschwinden Sie von hier, bevor die zurückkommen, Mister. Ich kenne die Burschen, das sind Wilde. Und für McGarvey können Sie nichts tun. Niemand kann was tun für McGarvey. Das wissen Sie genau. Das weiß ich, sagte ich. Aber wenn Sie nichts für ihn tun, Mister, dann bringen Sie sie um. Ich kenne die. Die bringen Sie um. Das weiß ich auch, sagte ich. Ich überlegte, ob ich mich betrinken sollte, aber ich verwarf die Idee als unangemessen. Dann hörte ich den Wagen zurückkommen und halten. Stille. Dann tauchte Donalds Kopf in der Tür auf. McGarvey ist da, aber er scheut sich hereinzukommen. Kommen Sie raus. Sie warten auf Sie draußen im Hof. Komme, sagte ich. Der Hof war ein perfektes Quadrat, umschlossen von der Rückseite des Hauses und 3 hohen Mauern. und die Mauer mir gegenüber war vom Bogen einer gewölbten Toreinfahrt unterbrochen. Fast im Mittelpunkt des Hofes, aber etwas zu meiner Linken, stand ein Traktor mit Anhänger. Auf dem Anhänger waren vier Geräte. Da war eine Axt und da war eine Brechstange und da war ein Holzhammer und da war eine Heugabel. Sie lehnten gegen eine Seitenwand des Anhängers. In den Ecken mir gegenüber standen innerhalb der Mauern zwei ausgewachsene Birken und der Wind reichte gerade, sie leise zu bewegen. Der Boden war gepflastert, aber es war angenehm, darauf zu gehen, denn die Pflastersteine waren geglättet von Alter und Gebrauch. Und ich ging über den Hof, über diese abgetretenen Pflastersteine, auf den Torbogen zu, denn eingerahmt darin, man hätte meinen können, symmetrisch aufgebaut, standen die vier Hochzeitsgäste und vor ihnen in seinem Rollstuhl McGarvey. Die vier wirkten geschrumpft in diesem Licht der Morgendämmerung, ihre Gesichter weißer, ihre Nelken keusch vor den schwarzen Anzügen. Ned stand links außen, Donald rechts und die anderen beiden, deren Namen ich nie erfahren habe, dazwischen. Und McGarvey. Natürlich McGarvey. Noch eingefallener, als ich erwartet hatte, und jünger. Die Hände geduldig auf den Knien gefaltet, die Füße einwärts gedreht, der Kopf leicht zur Seite geneigt. Ein Bild grenzenloser Geduld. Tiefster Resignation, würde man meinen, keine Andeutung von Wildheit. Und Netz Hand schützend auf seiner Schulter. Und obwohl ich wusste, es würde nichts geschehen, gar nichts, ging ich über den Hof zu ihnen. Und wie ich ging, überfiel mich eine seltsame, zitternde Ahnung, dass die gesamte physische Welt, das Pflaster, die Bäume, der Himmel, jene vier unheilvollen Geräte, dass sie irgendwie ihre Körperlichkeit abgestreift haben und reine Vorstellung geworden sind und dass nichts existiert, außer mir selbst und den Hochzeitsgästen. Und diese Ahnung wich einem noch stärkeren Gefühl, dass auch wir aufgehört hätten, physisch vorhanden zu sein, und nur noch im Geist existierten. Nur in dem Bedürfnis, das wir nacheinander hatten. Und während ich über diesen Hof auf sie zuging und mich ihnen darbot, hatte ich zum ersten Mal das einfache, das echte Gefühl, nach Hause zu kommen. Hatte ich zum ersten Mal nicht diese verzehrende Angst. Und die Fragen, die mich bis zum Wahnsinn quälten, waren verstummt. Endlich sagte ich mich vom Zufall los. Sie hörten Der Wunderheiler von Brian Friel, aus dem Englischen von Ingrid Renscher. Funkbearbeitung und Regie Stefan Dutt. Die Rollen und ihre Sprecher: Frank, Otto Sander, Grace, Monika Hansen, Teddy, Gerd Warmeling. Ton: Peter Kainz, Werner Klein, Helga Ruben, Annette Mattheis und Doris Glück. Regieassistenz: Dirk Sellmann. Produktion: Saarländischer Rundfunk 1996.